Herzlich willkommen zum zweiten ersten Podcast von Kai, der German Truck Driver, und meine Wenigkeit, Druckverlust. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Let's go! Genau, und zwar sind wir bei der zweiten ersten Folge mit sehr vielen Problemen, aber wir trauen es uns jetzt, diese Folge hochzuladen. Egal wie jetzt die Soundmodulation ist, ihr müsst jetzt leider die Schuld euren Audio-Equipment im Auto oder im LKW die Schuld geben, nicht uns. Genau. Wir versprechen, in den ersten 30 Folgen werden wir das irgendwann geregelt bekommen. Ja. Wir bieten uns ein Studio und Mike bezahlt. Was? Aber das, wir müssen das ganz kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Wir streamen die ein oder andere Folge hier live bei Twitch. Und wir hatten schon eine erste Folge und da war leider mein Mikrofon nicht so gut von der Modulation her. Dementsprechend haben wir uns entschlossen, eine neue erste Folge aufzunehmen. Und das tun wir jetzt hiermit. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Und also ihr bei Spotify und wo ihr mich oder uns alle hören könnt. Ich weiß gar nicht, wo wird das alles hochgeladen? Spotify wird hochgeladen. Ich würde sagen, irgendwann später dann, so ein, zwei Wochen später, dann auch in Video. Im Kino. Im Kino, genau. Im Kino dann. Also als Videoversion auf YouTube denn. Ne? Aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal auf Spotify und dann irgendwann später laden wir es dann bei YouTube hoch, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Mir guckt eh auf YouTube keiner zu, brauchst du keine Sorge haben. Was? Ja, auch nicht. Scheiße. Ja, so ist das. Hm. Zum weiteren Verlauf übrigens will ich nochmal ganz kurz da was zu sagen. Also ihr habt ja schon gehört, Kai hat drei Themen vorbereitet, die ihm so ein bisschen auf der Seele brennen, ja, auf der Zunge brennen. Nichtsdestotrotz könnt ihr gerne Vorschläge machen. Wir werden da bestimmt auch drauf eingehen. Also Kai verfolgt seinen Chat, ich mehr oder weniger, wie immer. Kennt ihr nicht anders. Und dann geht's los. Ne? Ja, also dieser Podcast beschäftigt sich ja thematisch natürlich mit dem Thema LKW und was da alles dazugehört. Natürlich schlagen unsere Themen auch mal ein bisschen weiter außerhalb hinzu, weil man kann ja wirklich nicht 24 Stunden sich immer mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, wenn irgendwas Brisantes stattfindet, dann kann man ja auch über dieses Thema sprechen. Dafür ist ein Podcast halt da. Und wir haben jetzt den 5.3.2022 und befinden uns in einem Krieg in Europa. Der, und jetzt kommt eins von zwei Themen, sich unmittelbar auch mit uns auswirken wird oder sich mit uns dieses Thema, jetzt habe ich den Sprachfaden verloren, und zwar einmal Fahrermangel, und das habe ich in einem YouTube-Video noch nicht thematisiert, wird extremer werden durch diesen Ukraine-Krieg, ja, da kann ich dann gleich noch was zu sagen, aber hast du die Spritpreise heute gesehen? Ja, wir haben Diesel auf 1,98. Diesel 1,98. Ich habe 2,09 Euro. Oh, wow, 2,09 Euro. Und was ich nicht verstehe ist, warum ist der Dieselpreis mittlerweile genauso teuer wie der Benzinpreis? Das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich auch nicht. Weil man hat doch die höhere Besteuerung beim Diesel sowieso, aber warum sind jetzt beide Kraftstoffarten gleich teuer? Das verstehe ich nicht. Das geht mir auch nicht in den Kopf. Das verstehe ich. Aidaria ist ja von der Tankstelle. Sie sagt Diesel diese Nacht 2,10. Oh. Ja, und du musst dir mal eins überlegen. Wo sollen die Preise eigentlich noch hin? Ich meine, es wird alles jetzt, natürlich haben wir diesen Konflikt mit diesem Krieg. Natürlich wird alles teurer. Ja? Jetzt haben wir dieses Weizenproblem. Ich glaube, Weizen war das, was auch durch Russland sehr viel importiert wird. Das heißt, Nudeln wären 30% teurer oder Backwaren wären 30% teurer. Sprit wird unfassbar teurer. Mhm. Und der Punkt ist einfach, die Leute verdienen ja nicht mehr Geld. Mhm. Also da muss unsere Regierung mal steuerlich gegenwirken. Ich meine, wovon sollen wir das alles noch bezahlen? Ja, das ist der Punkt. Aber das wird nicht passieren, glaube ich. Das wird einfach nicht passieren. Und die Spritpreise werden noch höher. Also hier im Chat schreiben sie es ja auch, das wird noch schlimmer und so. Das wird auch so. Wir fahren bald alle mit dem Fahrrad. Außer ich. Ja. Also. Entschuldigung für diesen kleinen Tusch, der mitten war. Irgendwie ist mein Alert hier wieder angegangen. Ich finde es einfach skandalös. Ich meine, die Ökosteuer, glaube ich, die da drauf ist. Ja. Mit 60 Cent pro Liter oder sowas. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Da müssen es doch mal irgendwo da mal ein bisschen gegenwirken. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, das ist doch unfassbar. Ich meine, die Besteuerung ist, der Preis ist ja deswegen so hoch, weil die Ökosteuer halt draufschlägt und die CO2-Steuer. Und dann muss die Regierung da wirklich mal gegenlenken, um diese Preise mal ein bisschen nach unten zu drücken. Ja. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier 2 Euro, ich erinnere mich da noch an dieses vor Jahren mal von den Grünen, die gesagt haben, am besten wäre 5 Euro pro Liter. Erinnerst du dich daran noch? Ja, ja, klar, da sind wir ja bald. Dauert nicht mehr lange. Das, ja, ich weiß nicht, das ist halt auch so ein Punkt, und das wollte ich in einem YouTube-Video auch nochmal sagen, effektiv verdient ein LKW-Fahrer, ich nehme jetzt einfach nur mal als Berufsgruppe LKW-Fahrer, weil es mich persönlich angeht. Effektiv ist es so, dass ein LKW-Fahrer seit Jahren jedes Jahr weniger Geld verdient. Ja. Obwohl er quasi hier eine Gehaltserhöhung oder da eine Gehaltserhöhung bekommt, trotzdem verdient jeder LKW-Fahrer, es sei denn, er ist tarifgebundenen Arbeitsvertrag, verdient jedes Jahr immer weniger Geld, weil es keine Lohnanpassung gibt. Ja. Und da ist dann der Punkt gekommen, wo ich sage, ja, dann ist die Altersarmut, wenn die Rente erreicht ist, schon vorprogrammiert. Ja. Von allen LKW-Fahrern, die in Deutschland jetzt so rumfahren, außer die Tarifverträge haben. Ja, genau. Und das ist ja das, was ich auch ganz oft im Stream immer anspreche, weil viele kommen immer rein und sagen, kannst du den Job empfehlen? Und genau den Punkt, Kai, den du gerade angesprochen hast, den sage ich als absoluten Minuspunkt. Ich sage, ey, du willst doch deine Familie ernähren können, du willst doch mal in Urlaub fahren können oder was weiß ich, du brauchst ein neues Auto etc. Das geht in der Zeit nicht, also jetzt aktueller Stand. Das kannst du einfach abhaken, ne? So, na klar will ich den Job keinem irgendwie madig reden oder so, weil es macht ja nun mal Spaß, du weißt ja selber. Aber für die Zukunft gesehen, gerade wenn ich ein junger Bursche bin, ja, dann suche ich mir nicht LKW-Fahrer aus. Es gibt Situationen, beruflich bedingt kannst du nicht anders switchen, ja, weil du gesundheitlich vielleicht in deinem alten Beruf nicht mehr kannst. Und dann nimmst du das, was gebraucht wird. Und das sind ja nun mal aktuell 80.000 LKW-Fahrer. Da kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Aber aktuelle Lage finanziell als LKW-Fahrer, absolutes No-Go. Ja, genau. Der Punkt ist ja, ich habe das schon mal irgendwo angesprochen, da hatte ich auch ein paar kritische Kommentare bekommen, wenn ich halt sage, ich würde den Beruf aktuell keinen jüngeren Menschen empfehlen. Das hat nichts damit zu tun, den Beruf madig abzusprechen, sondern den Beruf realistisch anzugehen, wie es tatsächlich dann mit den Einnahmenausgaben gestellt ist. Und realistisch gesehen ist dieser Beruf grottig unterbezahlt, mit einer Menge Arbeitsleistung verbunden, mit wenig Anerkennung. Und es wäre falsch, wenn man als jemand, der ein bisschen bekannter ist, sagt, ja, um den Beruf jetzt nicht öffentlich schlecht zu reden, sage ich einfach, ja klar, ich empfehle euch den Beruf. So, und dann in 15 Jahren ist dieser Mensch entweder bankrott, verdient kein Geld, kann sich nichts mehr leisten etc. und sagt, ja Kai, du hast mir doch empfohlen, die habe ich vertraut. Deswegen muss man doch auch einfach mal sagen können, wie es ist. Es wird auch alles noch viel schlimmer. Und auch den Otto-Normalverbraucher wird ja jetzt, das ist jetzt mein zweites Thema, was ich kurz damit reingehen würde, ich habe eine Pressemitteilung bekommen von dem Bundesverband für Güterverkehr und Logistik. Und in dieser Presse, ich wollte auch mit dem ein Interview machen, die haben auch zugestimmt, ich habe es aber diese Woche nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es nächste Woche. In der Pressemitteilung, die wurde dann auch bei der Trucker oder Fernfahrer thematisiert, stand halt drinne, dass sie fest damit rechnen, dass durch den Fahrermangel, den wir sowieso schon in Deutschland haben, durch den Ukraine-Krieg, Nachbarländer zum Beispiel Polen oder Litauen etc., die halt bei der Ukraine drumherum sind, die haben natürlich jetzt auch Angst um ihre Familien, weil die Russische Föderation immer näher kommt. Also der Krieg kommt immer näher. Das kann bedeuten, dass die sagen, hey, ich fahre jetzt nicht mehr irgendwo im Ausland irgendwo rum, also quasi in Deutschland, sondern ich möchte eher in Polen, wenn ich Pole bin, oder in Litauen, wenn ich Litauer bin, mich befinden, weil falls mal wirklich was passiert, dass ich nah an meiner Familie bin, nur als eines Beispiel, damit ich bei meiner Familie und von meiner Familie da sein kann. Das bedeutet, es kann sein, dass ausländische Fahrer nicht mehr in Deutschland fahren möchten, erstmal in dieser Krisenzeit, weil sie in der Nähe ihrer Familien sein wollen. Und diesen Fahrermangel, der jetzt erschwert noch hinzukommt, den können wir nicht auffangen. Nee. Ne? Weil so viele auch über ausländische Kollegen meckern, die sind das, die tatsächlich das Wagenrad in Deutschland noch am Laufen halten. Richtig. Das muss man wirklich mal so sagen. Ne? Mhm. Weil unsere Regierung natürlich die deutschen Fahrer nicht vernünftig unterstützt mit Gehalt und etc. Also um das Ganze, ich sag mal, gesetzlich zu regeln. Ja. Und da kann es jetzt wirklich in der nahen Zukunft passieren, dass die Regale leer bleiben. Ja, genau, genau das sage ich auch. Ne? Also viele haben sich ja drüber lustig gemacht. Ne? Hier Brexit, England, Regale leer, kein Sprit mehr. Da habe ich auch gesagt, da steuern wir gerade drauf zu. Ne? Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit so einer Aussage. So, ne? Das, was die in schnell gemacht haben, machen wir die ganze Zeit nur in langsamer. Ja. Mhm. So, und jetzt ja, kommt der Scheiß noch dazu und dann sitzt du nämlich da. Kurze Hose, Holzgewehr. Nein, es ist wirklich, das Ding ist, einerseits sagen ja viele deutsche Fahrer, hoffentlich passiert es, dass es mal wirklich knallt, dass die Regale leer bleiben, aber andererseits seid ihr selber dann auch davon betroffen und eure Familie. Und ich glaube, das will man dann einfach nicht. Dass man die Genugtuung hat, okay, jetzt sieht der Endverbraucher mal, es ist nichts da, aber das betrifft uns ja dann selber auch. Ja. Und dieses Szenario wollen wir ja nicht. Ich hatte das mal in einem Kaufland vor Jahren. War die Eierregal, also wo Eier, ne? War komplett leer. Leer. Und dann war ein, ich sag mal, Mitte 50-jähriger Mann, der vor diesem Eierregal stand und völlig verzweifelt war und sagt, warum sind hier keine Eier? Und dann war eine Verkäuferin, leider, zugegen und er hat sie gesagt, hier, warum sind denn hier keine Eier da? Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, der LKW ist nicht gekommen. Und dann hast du über ihn wirklich so ein Fragezeichen und so ein Ausrufezeichen sich so drehen sehen, symbolisch. Und er sagt, wie, der LKW ist nicht gekommen? Ja, der ist nicht gekommen. Der hatte wohl eine Panne oder Unfall, deswegen haben wir keine Eier. Ja, das geht doch nicht, sagt er. Und da war ich so ein Stück davor, zu sagen, doch, genau das muss passieren, weil wir just in time, und just in time ist so anfällig, weil wir keine Lagerwirtschaft mehr haben und betreiben, weil der Preis muss immer mehr gedrückt werden, dass wenn was ausfällt oder Fahrer krank werden oder Fahrer nicht kommen, Unfall etc., dann ist keine Ware da. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Nee. Und das wird ja auch noch mehr. Wir haben ja so auch im Chat so den einen oder anderen Einzelhändler hier. Und selbst die sagen ja schon, ne, hier, ich sag ja nur, hier, Leichi, ne, die von Lidl, sagt ja schon, teilweise kommen die LKWs ja so schon nicht, ne? Weil halt die Ware einfach aus dem Zentrallager nicht abgeholt wird oder sogar gar nicht erst im Zentrallager ankommt. Ja? Und da geht's schon los. Das geht schon los. Es gibt genug Speditionen, die genug Aufträge haben. Aber sie können sie nicht verwirklichen, weil sie keine Fahrer haben. Ja. Und ich, mal ganz ehrlich vom reinen Menschenverstand, ich mache jetzt seit 6 Jahren, glaube ich, YouTube und den ganzen Kram. Und seit 6 Jahren rede ich das, glaube ich. Und wie kann es denn sein, dass man auf ein Problem, das nicht nur ich darauf hinweise, sondern auch die Fachpresse, unabhängige Journalisten, man sieht es ja, diesen Fahrermangel gibt es ja wirklich schon seit Jahrzehnten. Ja, und das stimmt. Es wird immer mehr. Und auch jetzt noch, wenn darauf hingewiesen wird, hey, uns fehlen die Fahrer, es kommt kein Nachwuchs, dieses Jahr gehen so und so viel Tausend in Rente, nur so und so viel Tausend kommen nach. Das heißt, wir haben dieses Jahr wieder einen enormen Defizit, hatten wir 2021 schon, 2020, dieses Jahr sowieso wieder. Und dass dann immer noch nicht seitens der Politik gegengesteuert wird, ist für mich Arbeitsverweigerung. Ja, im Grunde genommen schon. Ne? Also ich bin ja so ein kleiner Statistik-Nerd und ich habe ja mal nachgeguckt. Und gerade weil ja viele im Chat immer die Fragen stellen, im Schnitt sind es 6.000 Fahrer, die in Rente gehen jedes Jahr, aber nur 3.000, die nachkommen. So im Schnitt. Mal ist es ein Jahr ein bisschen mehr, dann ist es mal wieder ein bisschen weniger. So, und da könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das dauert, bis wir auf leere Regale stoßen. So einfach ist das, ne? Und die Spediteure, es gibt bestimmt Spediteure, die wollen bestimmt mehr zahlen. Können sie aber nicht, weil die Touren, die Frachtpreise einfach immer schön unten gehalten werden. Ja? Und das ist halt auch ein Riesenproblem. Es wird, genau, das ist das Problem. Ja. Solange diese Frachtmarge nicht steigt, kann der Spediteur auch nicht mehr bezahlen. Es ist immer einfach, den Spediteur die Schuld zu geben. Klar gibt es welche, die nicht viel zahlen wollen, aber heutzutage ist es so, dass die Spediteure ja schon irgendwie händeringend versuchen müssen, Fahrer zu akquirieren. Und das geht dann halt über Gehalt oder sonstige Gratifikationen. Ja. Aber es ist ja so, dass im Schnitt, keine Ahnung, wenn du Inland fährst und normale Frachtgüter fährst, hast du vielleicht einen Gewinn, vielleicht, lass mich großzügig rechnen, nach Steuer vielleicht einen Gewinn von 200 oder 300 Euro von der Tour hast. Ja. Das ist nicht viel, so. Nur mal so im Schnitt. Lass doch mal da ein paar Spanngurte kaputt gehen, dann hast du keine Ahnung, schon wieder 100 Euro weniger oder so. Mhm. Oder die Paletten können nicht vernünftig zugetauscht werden. Also es ist so gering, dass ich zum Beispiel überspitzt sage, wie kann es denn sein, dass ein 40-Tonner von Hamburg bis nach München für 600 Euro inklusive Fahrpersonal mieten kannst? Ja, gibt's bei anderen Spediteuren, kannst du das tatsächlich so machen? Da kostet ja ein 7,5-Tonner von irgendeiner Mietwagenfirma an derselben Strecke ja mehr ohne Fahrer. Ja, ist so. Schon fast, ja? Und wie kann das denn sein? Das gibt's doch gar nicht. Ja, und das ist ja wieder, ja, da drücken die Preise aus dem Osten, ne? Sage ich dir so, wie es ist. Da drücken die Preise, ist ja klar, dass die Leute sich hinstellen. Und oder was ich auch immer ganz oft sage, ist, im Grunde genommen sind wir alle so ein bisschen selber schuld dran, ne? Weil wir rennen los und sagen, Geiz ist geil, ne? Und wenn du nicht für ein Kilo Nackensteak nicht über 2 Euro bezahlen willst, so, da geht's doch schon los, ja. Und ja, aber Drucki, die Frachtpreise oder die Endpreise werden ja nie ein paar Cent drauf. Also sagen wir mal Beispiel mit den Landwirten und der Milchgeschichte. Das war ja auch vor ein paar Jahren aktuell. Ja. Zum Beispiel hat man gesagt, die Milch ist zu günstig und die Landwirte verdienen daran nichts mehr. Das heißt, die faire Milch zum Beispiel wird eingeführt. Gibt's ja die faire Milch. So, das ist die ein bisschen teurer und dafür verdient der Landwirt mehr. Mhm. So. Und sowas muss doch pauschal auf die Margarine oder auf sonst irgendwelche Produkte drauf, damit der Fahrer bezahlt werden kann. Ja. Das ist doch ein ähnlicher Ansatz, den man machen kann, der gewollt im Einzelhandel, sagen wir mal nur mal Einzelhandel, dass flächendeckend, keine Ahnung, jedes Produkt 10 Cent mehr kosten muss, damit das Fahrpersonal bezahlt werden kann. Ja, es kann doch nicht sein, dass, und das ist ja, ich rede jetzt nicht von deinem Gehalt oder meinem Gehalt, sondern ich rede einfach mal pauschal, dass jetzt im Schnitt, keine Ahnung, der LKW-Fahrer 2.200 Euro raus hat vielleicht, ja? Mhm. Aber davon musst du erstmal 400 Euro Spesen wegrechnen. Ja, genau, so. Richtig. So, da bist du bei 1.800 netto. Und was das in deiner Rentenkasse, solltest du die Rente erleben, einzahlt, ist lächerlich. Dann bist du, das ist diese Altersarmut, von der ich rede. Genau, und das Thema hatten wir gestern gerade erst im Stream. Ja. Okay, ja. Und wenn du jetzt 1.800 Euro nimmst, bei 44 Stunden in der Woche, okay. Aber ein LKW-Fahrer arbeitet keine 44 Stunden in der Woche. Ja. Das geht auch gar nicht, das funktioniert auch gar nicht, wegen den Einflüssen von außerhalb. Straßenverkehr, Baustellen, B- und Entladezeiten, Wartezeiten, das funktioniert nicht. Aber, das weiß ich ja, da bin ich ja Realist, aber es muss dann halt entsprechend vergütet werden. Also quasi Überstunden, die dann ausbezahlt werden oder angerechnet werden können, etc. Dann sieht der Lohn schon wieder ein bisschen anders aus. Aber in der Wirklichkeit ist es ja so, 50 bis 60 Stunden arbeitest du. Ja. Sagen wir mal, diese 4 Stunden, sagen wir mal 50 Stunden in der Woche, diese 6 Stunden, die du Überstunden hast, von 44 Euro, vom 44 Stunden Arbeitsvertrag auf den 50er, diese 6 Stunden Überstunden, die du jede Woche machst, die verfallen ja, die sind ja weg. Ja, genau. Bei jedem normalen Arbeitnehmer hättest du jede Woche ungefähr 6 Stunden Überstunden, die du entweder ausbezahlen oder anrechnen lassen kannst als Urlaub oder etc. Mhm, und, genau. Und wenn man dann schaut, man hat 50 bis 60 Arbeitsstunden und bekommt 1.800 raus, dann sind wir schon mal wieder beim Arbeitsmodell, was nicht so attraktiv ist. Ja, genau. Ja, das ist und so. Das kann ja nicht sein. Genau, Ecki schreibt auch schon, das ist ein Teufelskreis. Ja, das ist auch ein Teufelskreis. Das ist, und da rauszukommen, ja, es ist halt schwierig, ne? Ist schwierig. Aber da irgendwann wird es einen Crash geben. Und ich glaube gar nicht glaubst mal, dass du daran, das so ist. Glaubst du daran? Glaubst du daran, wie soll das funktionieren? Wie soll der Crash funktionieren? Also, ich habe jetzt gesehen, dass es auch Verdi und andere Verbände haben halt wieder gesagt, dass sie keinen Einfluss auf die Fahrer haben, weil kaum ein Fahrer in der Gewerkschaft ist oder in den Dachverbänden ist. Von daher gibt es auch keine Rechtsgrundlage für einen Streik, weil den Streik muss ja die Gewerkschaft ausrufen. Ja, aber warum sind so wenig Fahrer in der Gewerkschaft, kann ich dir auch sagen. Weil die sich eh nicht kümmern, so. Und das ist nämlich auch ein Riesenproblem, ja. Wenn Verdi sich mal wirklich einsetzen würde für die Lkw-Fahrer, dann wären auch viel mehr in der Gewerkschaft drin. Ne? Bin ich voll bei dir. Weil es gibt so super Argumente, die für die Gewerkschaft sprechen. Mhm. Ich habe das in einem ganz alten Video mal schon mal thematisiert. Es gibt super Argumentationen seitens, die Verdi bringen könnte für die Lkw-Fahrer. A, die Rechtsschutzversicherung, die im Prinzip kostenlos ist. Klar hast du deinen Mitgliedsbeitrag pro Monat, aber am Jahresende kriegst du den zu 100% erstattet. Das heißt, du hättest eine kostenlose Rechtsschutzversicherung über die Gewerkschaft, komplett kostenlos, und brauchst dir nicht privat eine monatlich zulegen. Verkehrsrechtsschutz zum Beispiel, ja? Mhm. Genau, habe ich jetzt das auch zum Beispiel privat, ein Ja, siehst du, ein Argument für Verdi wäre, dass sie sich auf den Rastplätzen mal gefälligst auffinden könnten, ja. und könnten einfach mal aufklären und sagen, hey, das und das bieten wir dir, das und das. Klar hast du im Monat einen Beitrag, den du bezahlen musst, aber am Jahresende kriegst du den zu 100% wieder und du hast eine kostenlose Versicherung, du sparst dir also quasi die Versicherung privat und so weiter und so fort und die anderen Vorteile. Aber Verdi, und da gebe ich dir recht, bewegen ihren Arsch nicht. Nee. So, dann brauchen wir auf der anderen Seite nämlich nicht hinstellen und sagen so, ja, wir sind ja so wenig LKW-Fahrer hier. Ja, ach, kein Wunder. Das, ja. Genau, kein Wunder. Und dann kommt leider auch, und das muss ich jetzt leider wieder dazu noch sagen, kommt leider unser deutsches Temperament, was uns selber ins Auskickt. Ja. Und zwar, dass wir nicht zusammenhalten. Das stimmt. Ich wollte es gerade sagen. Und ich geb dir mal ein Beispiel bei einer Spedition, wo ich mal gearbeitet habe. Das ist einfach so, ich habe es selber so gemacht. Von vornherein möchte ich kurz dazu sagen, ich war selber von denjenigen einer. In der einen Spedition haben ganz viele Polen, Litauen, Kroaten etc. gearbeitet. Oder arbeiten immer noch. Weil die kriegen keinen deutschen Fahrer. So, ist in Mittelhessen, die Spedition ist sehr groß. Mhm. Wenn da der Pole vor dem Kunden, sagen wir mal, 20 Minuten vor dem Kunden hatte der Lenkzeit durch, dann ist der auf den Parkplatz gefahren, hat Gardinen zugemacht, hat den Disponenten angerufen und hat gesagt, Tacho finish. Der ist nicht weitergefahren. Die sind da nicht hingefahren, aber geliefert. Auch der Chef angerufen und gesagt, ey, du bist 20 Minuten vor dem Kunden, fahr da noch hin, überzieh die Zeit, wenn es Strafe gibt, wir zahlen dir das hin und her. Die haben gesagt, Tacho finish. Ja. Ich selber habe damals auch gesagt, ja, zum Wohle der Firma, zum Wohle der Firma. Ich überziehe natürlich, na klar, ich überziehe. So dieses Argument, ja, wenn Strafe kommt, wenn, Digga, warum ist dieser Alert andauernd an? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich hab den aus. Geht immer wieder an. So, pass auf. Entschuldigung. Ich habe dann immer so gedacht, und das ist der Fehler, ich habe immer so gedacht, zum Wohle der Firma, das ist okay, der Gedanke, zum Wohle der Firma, und hab gesagt, ja, wenn eine Strafe kommt, dann bezahlen die. Hab aber nie drüber nachgedacht, dass ich mich ja selber bescheiße. Ja. Ich arbeite ja einfach wieder zu viel, ich krieg's gar nicht bezahlt. Genau. Ja? Und da ist der Fehler des Denkprozesses auch der Deutschen, wo die dann sagen müssten, du, sorry, Alter, ich krieg nur so und so viel Geld im Monat. Ich hab nichts davon, wenn ich einfach jetzt wieder 6-7 Stunden mehr arbeite. Nee. Davon hab ich nichts. Nee. Das ist ja auch genau das, was ich auch öfter angesprochen habe im Stream, der LKW-Fahrer ist nicht nur noch LKW-Fahrer. Und dafür ist das Gehalt halt einfach viel zu klein. Ne? Stichwort die großen Firmen, die man so anfährt. So, ich will jetzt keine Namen nennen, du kennst ja selber genug. Ne? Du musst selber abladen, ja. Du musst selber aufladen. Dann bist du auch noch die Tippse in der Firma. Ja, du musst die Papiere machen, teilweise, nicht immer. Gut, ich mache das nur freitags, aber das ist ja auch wieder was anderes so. Aber das ist halt viel mehr als nur LKW fahren. Ne? Viele stellen sich immer nur so vor, ja, ist doch easy. Ne? Ganzen Tag nur LKW fahren, sonst nichts, ja, am Arsch. So, und dann musst du mal die Stunden rechnen. Ne? Und die Fragen kommen immer auf, wenn ich sage, von der 13-Stunden-Schicht oder 15-Stunden-Schicht, ja, wieso, ihr dürft doch nur 9 Stunden fahren. So. Ne? Und daraufhin habe ich dann geantwortet, von wegen, das ist so viel mehr, was du machen musst, ja. Und du kriegst es halt einfach nicht bezahlt. Das ist so, ne? Die großen Firmen sparen sich Lagerpersonal, ja, weil der blöde Fahrer da steht, auflädt, ablädt, teilweise sogar vorsortiert. Stichwort Aldi. Aber das ist. ja, wir fahren. Aber warum? Weißt du, was ist das Problem? Was ist. Das ist also so. Ich würde gerne mal bei Stern TV sitzen. Ja? Oha. Ich würde gerne mal. Ja. Doch, doch. Weißt du warum? Was ist das Problem, wenn das Argument immer kommt, ja, die LKW-Fahrer sitzen da nur und fahren da rum, bla bla bla. Ja, ja. Ja, das ist ja auch unser Job, wir heißen ja auch Fahrer, deswegen fahren wir ja, da rum. Richtig. Wenn wir darüber sprechen, der noch weniger macht, dann würde ich jetzt mal sagen, das ist einer, der einen Zug fährt oder eine Straßenbahn. Der muss ja nicht mal lenken, das Ding fährt auf Schienen. Richtig. Gibt es da jemanden, der sagt, ja, du sitzt ja nur in der Straßenbahn, guckst aus dem Fenster? Nee, komischerweise nicht. Nein, gibt's und die nicht. Verdienen mehr. Ja, und die verdienen mehr. Ich weiß zum Beispiel, was so ein Straßenbahnfahrer in Kassel verdient. Da, die verdienen mehr als ein LKW-Fahrer, der Fernverkehr in Deutschland fährt. Ja, ja. Ja, wir haben ja so einen ICE-Kutscher. Ich weiß nicht, ob er gerade im Chat ist. Wir haben so einen ICE-Kutscher. Das ist ja, da sagt auch keiner, du sitzt den ganzen Tag nur und guckst blöd aus dem Fenster. So, ne? Das sagt man komisch. Kannst auch intelligent aus dem Fenster gucken. Das hängt vom Fahrer ab. Okay, kann ich nicht. Ne, aber das ist so. Und die verdienen halt auch deutlich mehr. Ne? Das ist so. Das Einzige, was die machen, ist zu spät kommen. Da müssen sie, ne, also Wenn du nicht zum Vorstellungsgespräch kommst, bist du überqualifiziert, was? Nein, Quatsch, ich habe jetzt gerade den Fehler gefunden. Übrigens, alle, die jetzt gerade das audiomäßig bei Spotify hören, sorry, dass du gerade dieser Alert kam. Ich habe das jetzt rausgelöscht, ich habe jetzt den Fehler gefunden. Ich finde, wir Deutsche stehen uns da selber im Weg. Wir beschäftigen uns mehr damit, immer cool dazustehen in den Facebook-Gruppen, bei Facebook. Ich will das jetzt nicht komplett verallgemeinern, aber wenn ich das immer so lese, zum Beispiel, wenn ich in meinen Videos was nicht rausgecuttet habe, was ich nochmal hätte machen können, wenn ich halt irgendeinen Fail habe, so irgendwas, was lustig ist, habe ich das immer drinnen gelassen. Oder wenn ich mal fünfmal versehentlich an eine Rampe fahren musste, weil ich es an diesem Tag einfach nicht hingekriegt habe, dann kam gleich der Kommentar, wie kann so einer YouTube machen, der nennt sich Kutscher und der kann nicht richtig an die Rampe fahren. Ja, weil ihr schon 10 Jahre, ihr fahrt 10 Jahre immer mit einem Anzug an der Rampe ran. Schaffen ja, alle. Ja, genau. So, aber ist doch lustig, man kann doch seine eigenen Fehler gern auch mal zeigen. So, weißt du, wie ich das meine? Wo ist denn das Kackproblem? Das ist der Grund, warum ich das live mache. Ne? So, da kannst du halt wenig kaschieren. So. Und das mit 10-mal an die Rampe fahren, so eine Situation habe ich auch. Komischerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kai, wenn alle Rampen frei sind, dann brauche ich grundsätzlich, ist das Loch aber richtig eng, dann fährst du in einem Zug da rein, ne? Ja, es ist ein geiles, aber gut, über solche Leute, die im Internet dann halt immer alles können, aber ich spreche damit jetzt nochmal an, so, ich finde es immer so, und da ist so ein Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, ich habe jetzt bei TikTok zum Beispiel, da gucke ich manchmal so durch, meistens, wenn ich auf Toilette bin, und da habe ich jetzt ein Video gefunden oder zwei gesehen, die mich unheimlich wütend machen. Weil die Kommentare darunter sind ja auf Deutsch. Das heißt, es sind deutsche Leute. Und viele, die darunter kommentiert haben, waren auch LKW-Fahrer. Ich gebe dir das Szenario eins mal vor, wenn du das Video nicht kennst. Da ist jemand, der fährt so ein Standard-Actros. Ich glaube, der hat es müsste ein Edeka Cityliner Auflieger dahinter haben. So, pass auf. Also der der Fahrer. Du siehst aus dem Hochhaus oder aus einem anderen Nebenwohngebäude, wie jemand mit dem Handy in den Hof filmt bei diesem, weiß nicht, ob es irgendein Laden ist, Rückseite. Und er hat sich da festgefahren. Das Problem ist, dass er mit der vorderen Front an so einem Baum kommt, beziehungsweise mit so einem Bordstein, und er muss halt quasi fast 90 Grad irgendwie da drum. Und dann sieht man halt den typischen, ich sag mal so, Anfängerfehler. Er versucht auf Teufel komm raus zu korrigieren, hier ein bisschen 10 Zentimeter nach links, wieder statt einfach wieder komplett neu anzusetzen, weißt du? Mhm. Ne, dieses, man setzt dann einfach mal wieder komplett neu an. Genau. Du kennst das Video. Ich kenn das Video, wo er dann komplett schreit und völlig hysterisch wird. Ja. Ey, das sind die Momente, wo wir einfach am Anfang unserer LKW fahren, wenn was nicht geklappt hat, den Tränen nah waren, weil wir verzweifelt waren, weil wir komplett überfordert waren mit der Situation. Ja. Und dass jemand Außenstehendes das nicht kapiert, das ist mir vollkommen klar. Ja, dass jemand, der keine Ahnung irgendwo anders arbeitet, nicht mit dem Business was zu tun hat, dass der das filmt und sich darüber lustig macht und dann darunter steht, effektives Fahrpersonal zu finden ist halt schwer oder bla bla bla, ne? Oder Pabel wieder nicht so lange geschlafen oder so bla. Aber wenn ich dann drunter sehe, dass dann LKW-Fahrer kommentieren, die dann den eigenen Berufskollegen, auch wenn sie ihn nicht kennen, diffamieren und sagen, was die Leute alles wieder einstellen oder was für Kram, bla bla bla. Erstmal die eigene Nase packen. Genau. Es kann immer mal passieren und der kann einfach auch mal angefangen haben, diesen Job zu machen. Ja, jeder fängt mal an. Ja. Ne? Genau. Das ist auch, das hatten wir tatsächlich, hatten wir das im Stream, so eine Situation. Und mein Rampennachbar ist ja fast immer derselbe. Der hatte wohl einen zum Anlernen da. So, und der hat sich natürlich einen abgewürgt, da an die Rampe zu kommen. Da habe ich dann gesagt im Stream so, ich sage, jetzt wird's gemütlich, wir gucken uns das an. So, und das war's. Und jetzt hat der mich aber bemerkt, mein Rampennachbar. Der saß ja auf dem Beifahrersitz. Ist ausgestiegen und wollte seinen neuen Kollegen da vom Fahrersitz jagen, damit er an die Rampe kommt, damit ich auch ranfahren kann. Da bin ich ausgestiegen, habe gesagt, nee, mein Freund, ich habe Zeit. Ich sag, lass den mal an die Rampe fahren. Ja, pass auf, dass er nicht nervös wird oder was kaputt fährt, aber das dauert so lange, wie es dauert. Ich sag, und dann fahre ich an die Rampe. Da war der so dankbar, der Neue, hat sich ungefähr 14 Mal bedankt nachher. Ja, und dann war's gut. Und so lange hat's auch nicht gedauert. 5 Minuten war er an der Rampe. So. Ja, aber das Film hat sich auch übrigens niemand drüber lustig gemacht im Chat. Also das muss ich auch mal dazu sagen, ne? Nee, ich meine ja halt die Leute, die bei TikTok dann drunter schreiben und dann guckst du dieses Profil an und siehst den selber LKW-Fahrer Und dann immer dieses, da fängt's doch eigentlich schon an. Wir beschweren uns, dass sich von außen über uns, die den Beruf machen, lustig gemacht wird, dass niemand diesen Beruf ernst nimmt. Ja. Und dann kommentieren dieselben Leute, einfach mal pauschalisiert jetzt, öffentlich in den Social Media und machen sich über einen lustig, der erstens mal A, nicht einverstanden war, dass er da gefilmt wurde in einer Situation, die ich echt fühlen kann. Mhm, ja, ich auch. Wenn man sich mal festgerammelt hat und es kann einem in dem Moment keiner helfen. Nee. So. Es sei denn, es ist ein anderer LKW-Fahrer da und der hilft dir, aber da war er alleine. Und die machen sich dann wirklich selber über den Kollegen lustig, ja. Mhm. Und dann brauchen wir uns doch auch gar nicht wundern, wenn wir uns immer selber zerfleischen, dass es wichtig ist, es dem Wimpel hinter der Scheibe zu haben. Wir halten alle zusammen. Ja, aber in den Social Media sich dann alle zerfleischen. Das ist wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Das Internet, das anonyme Internet, das ist das Problem. Weil ich glaube nicht, dass die meisten den Arsch in der Hose haben und die das persönlich sagen würden. Das ist einfach so. Aber gut, so ist es halt. Ja, natürlich ist es so. Aber da fängt es halt, und da ist halt dieser Zusammenhalt, der einfach nicht stattfindet. Und der wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Nee, und deswegen glaube ich tatsächlich, das hatte mir damals mal, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Hat das mein Fahrlehrer damals gesagt? Ich meine ja. Der hat gesagt, dass es das war 2003. Mhm. Der hat mir gesagt, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass die deutschen Unternehmen oder Spediteure nur noch Frachten fahren, wo es wirklich, ich soll jetzt nicht diskreditierend ausländischen Fahrern gegenüber sein, aber die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Pflichtbewusstsein, bla bla bla, drauf ankommen oder Spezialtransporte. Und alles andere wird halt wer zahlt den günstigsten Preis und wird gefahren von XY. Genau, richtig. Genau. Und darauf läuft es auch hinaus. Und und die Regierung arbeitet ja auch steif und fest daran, nicht den Fahrermangel zu bekämpfen, sondern wie bekomme ich das Maximale an Transport mit einem Fahrer weg? Mhm, richtig. Ja, jetzt gibt es ja wieder diese, jetzt sind sie wieder bei diesen 44-Tonnen-Dinger. Mhm. Wollen sie jetzt ja wieder testen oder halt Art Gigaliner etc., um einfach das Fahrpersonal so zu beheben. Mhm, richtig. Da macht euch doch keine großen Hoffnungen mehr. Nee. Eigentlich nicht, nee. Ich sag ja, der Aufschrei, der wird aber trotzdem irgendwann kommen, wenn die Regale mehr und mehr leer sind. Glaub mir. Das irgendwann. Ich sag ja, 5 Jahre dauert das noch, glaube ich, maximal. Naja, das ist das Gleiche, ist doch immer dasselbe. Brot und Spiele. Wenn du das Volk mit entsprechenden nicht mehr befriedigen kannst, in dem Form Brot, einfach nur der Oberbegriff von allem, ja, dann gibt's Revolte. Ja. Genau. Ja, aber glaubst du, dass dann, wie soll es geregelt werden? Soll dann, jetzt wird ja eh schon alles teurer. Und meinst du, dann kommen die noch auf die Ideen, damit der LKW-Fahrer mehr Geld verdient, jedes Produkt oder 50 Cent teurer zu machen? Das glaube ich weniger. Nee, ich glaube, das wird anders laufen. Und zwar, wie andere Länder das machen. Ja? Die holen sich dann Fahrpersonal von den Philippinen zum Beispiel. Ja, da haben wir doch schon. Fahren. Ja, hat aber nicht direkt in deutschen Firmen, weil das ja nicht geht. Das läuft dann über Rumänien und sowas, weißt du? Nee. Wie hieß die Spedition oben in Hamburg? Dinotrans oder sowas? Die haben Filipinos laufen? Ich war es Philippinen? Die haben für 900 Euro brutto gearbeitet. Ja, genau, richtig. Die arbeiten für 900 brutto, ja. Ja, waren in Deutschland. Echt jetzt? Stationiert oben das Hamburg irgendwo. Voll an mir vorbeigegangen, Alter, aber voll im Ja. Ja. Ja. Und das ist doch Menschenhandel, das ist doch pervers. Ja, klar, das ist moderner Sklavenhandel, ne? Das ist ja das, was ich auch immer sage. Das ist moderner Sklavenhandel, mehr ist es nicht. Ja, und dann frage ich mich, warum ist das in unserem Land so? Ich verstehe das gar nicht. In jedem anderen Land, keine Ahnung, ich weiß auch selber keine Lösung mehr. Die LKW-Fahrer lassen sich ja auch irgendwo nicht helfen. Nee, weil die meisten LKW-Fahrer ja auch Sturköpfe sind, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ja, wir sind schon ein besonderes Volk, aber in den Punkten, weiß ich nicht, könnte man doch schon ein bisschen mehr zusammenarbeiten irgendwie. Aber es wird nicht funktionieren. Ja, hier schreibt auch gerade, die gibt's noch, Dino Trans, nur keine Außenwerbung mehr. Ah, okay, ja, macht Sinn. Aber waren die das? Waren die das? Weiß das jemand? War das Dino Trans? Strugi, weißt du das? Bei mir im Chat hat jetzt keiner geschrieben, aber ich meine aus dem Gedächtnis raus, dass die das, meine ich, gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, für jemanden sind 900 Euro brutto viel Geld, wenn man von den Philippinen kommt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. So, aber natürlich ist das eine Verarsche. Deswegen sage ich ja moderner Sklavenhandel, ne? Wenn der wüsste, was er eigentlich hier verdienen würde. Ja, aber du darfst doch, in dem Punkt ist er dann Konkurrent von jedem Arbeitnehmer, der ein normales Gehalt ja. im europäischen Verhältnis oder in unserem Inland ist, im direkten Konkurrent ist. Und das darf ja nicht sein. Nee. Daher gibt es auch die Kaputage. Die Kaputage hat ja einen Grund. Ja. Das ist ja nicht, um Ausländer zu diskriminieren, sondern es hat einfach den Grund, damit einheimische Wirtschaftsträger zu den Speditionen weiterhin Aufträge haben. Weil hätten wir die Kaputage nicht, dann würde ja kein deutscher Spediteur mehr fahren. Ja, da würde ja nur noch Barbaras durch die Gegend ballern. Und die Sonne. Da geht die Sonne auf. Ja. Ja. Aber denen ging es ja wirtschaftlich auch nicht mehr so gut, ne? Nee. Ich dachte auch, oder ich weiß es auch gar nicht, sind die pleite, weiß das jemand? Nee, die gibt's doch noch, ne? Hin und wieder sehe ich mal einen Trailer noch. Aber eher selten, ne? Sonst hast du die ja wirklich im Minutentakt gesehen. Auf deutschen Autobahnen. Mhm. Egal, wo du fährst, immer ist einer von Barbaras in der Nähe. So, aber ja. Also wir werden wenig ändern, wir werden gar nichts ändern wahrscheinlich. So, aber mal sehen, wo es hinläuft. Stimmt's? Ja, wir hätten aber jetzt die Grundlage für jeden LKW-Fahrer in Deutschland, dass er jetzt die beste Ausgangsposition hat, um sich dagegen zu wehren. Zum ja. Beispiel, ich habe das zu, kann ich ja offen und ehrlich sagen, zu Dutrans gesagt. Manchmal... Das ist ja auch Bedingung, ich bin ja bei Dutrans noch angestellt und da ist auch so, wenn halt da mal Not am Mann ist oder so, fragen die mich, ob ich mal fahren kann oder sonst irgendwas. Wir haben jetzt auch eine neue Tour hier ab Göttingen, da suchen wir gerade 2 Mitarbeiter, wenn wir keine finden, fahre ich erstmal, weil wir Hand in Hand, also ich arbeite Hand in Hand mit dem Chef und der Spedition. Mhm. Und ich habe denen da auch mal gesagt, wo zum Beispiel, sollte ich auch eine Tour fahren und da habe ich gesagt, schickt mich nicht zu Amazon, das wird in einem Debakel enden. Oha. Ich gebe nicht meine Schlüssel ab. Genau, musste ich auch schon. Alter, habe ich da diskutiert. Ohohoho. Ich diskutiere denn nicht. Also ich bin 44 Jahre alt geworden. Mhm. Ich fange nicht mehr an mit 44 Jahren, mir von irgendeinem Hans Dampf, der der Meinung ist, er ist hier der Lagerdiktator von irgendeinem Gelände, mir zu erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe. Ja. Das habe ich schon immer. Ging mir das auf den Sack. Da gibt es Leute, die erklären dir deinen Job. Ich weiß. Ja, die drücken auf dieses Knöpfchen, dann geht die Schranke hoch und die erklären dir deinen Job. Ja. Ja, so. Hatte ich doch mal. Da fährst du irgendwo hin und sage, an die Rampe komme ich nicht. Ja. Und zwar, weil da einer so quer vor kann und das war zu eng und ne, ich sage, da komme ich dran. Ja, andere kommen da auch dran. Das schaffst du. Ich sage, da kann ich nicht. Vielleicht stand dieser andere LKW, der da steht, wo ohne Fahrer, vorher da nicht. Ich komme da nicht dran. Ja. Alle anderen können das auch. Du kannst das nicht. Du kommst da dran. Ich sage, kenn mir doch nicht meinen Job. Ja. So. Genau. Ne? Wenn ich dir sage, ich komme da nicht dran, komme ich da nicht dran. Das habe ich auch schon ganz viele Situationen, wo mir einer meinen Job erklären will. Finde ich total geil. Ja. Genau. Und gerade Thema Amazon, lass uns dieses Thema... Also, ich war da nur einmal, hat gereicht. persönlich nicht, aber damals eine Freundin gehabt, die da bei Amazon war und die hatte mir dann auch Videos geschickt und so. Ich habe damals mal bei Mars geladen auf den Ort, wo das war. Die haben ähnlich diese Absicherungsmaßnahmen, dass quasi zwischen deinen Reifen so Metallbolzen kommt. Wenn die Rampe drauf liegt, fährt das Ding zwischen deinen Reifen. Das heißt, du kommst da nicht weg. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass in, ich sage mal, über 70% aller Rampen in Deutschland so eine Sicherungsmaßnahme nicht vonnöten ist. Da funktioniert es auch. Nur bei Amazon ist mal einer darunter geknallt, weil irgendein Vollpfosten losgefahren ist. Mhm. Und die bestehen jetzt darauf, dass du den Schlüssel weg abgeben musst. Dann musst du dich ja in so einen Kabuff stellen und musst du warten. Mhm, genau. Und da habe ich damals nichts gesagt. Ich schicke mich da nicht hin. Ich sage, es wird nicht klar. Ich schwöre euch, ich mache das nicht. Ich fahre wieder. Ja. Ne? Ich fahre dann wieder. Ich sehe das, mache ich das nicht. Ja, also nach langer Diskussion habe ich es nachher doch letzten Endes gemacht, aber wirklich mit extrem viel Widerstand. Es bringt halt nichts, weil die beharren halt drauf, so, und dann kommt wieder die Situation so, alles für die Firma, komm, mach den Scheiß und dann sagst du, du fährst hier nie wieder hin. Ich musste auch nie wieder dahin, aber das ist eine Frechheit. Das war im Winter, du kommst da in so einen Kabuff rein, das ist nicht geheizt, mit Glück. Ich glaube, es stand ein Kaffeeautomat da, das war's. So, dann waren da 2 Stühle und ein Tisch, das ist kein großer Raum gewesen, ja. So, und dann wartest du da. Und da wartest du nicht eine Viertelstunde. Da wartest du 2-3 Stunden. Ja. Und das kann nicht sein. In der Zeit kannst du die Standheizung nämlich normalerweise anmachen, legst sie ins Bett und wenn die was wollen, kloppen die schon. Ja. Aber es ist bei Amazon nicht möglich. Und dann Schlüssel abgeben. Mit den ganzen privaten Schlüsseln dran und all so ein Scheiß. Also. Genau. Unmöglich. Was ist denn, was für ein Argument geben die denn, wenn du sagst, du ziehst hinten am Trailer den roten, Ah nee, du fährst ja Gierzug, aber ist ja egal, du kannst ja auch hinten die Bremse arretieren. Ja, nee, ich fahre keinen Gliederzug, ich fahre Sattelzug. Ja, ja, okay, genau. Entschuldigung. Dann, ja. Genau. Was ist denn das Argument, wenn du hinten den roten Stecker ziehst und dann ist die Bremse blockiert? Dann kannst du nicht versehentlich wegfahren. Nee, genau, das geht nicht. Was ist denn das Argument dann, was dagegen spricht? Ich weiß aus Dänemark, ich bin ja im Nahverkehr, internationaler Nahverkehr bin ich gefahren. Ne? Das ist aber egal, auf jeden Fall in Dänemark, da ist das auch so. Da fährt auch dieser Bolzen zwischen die Räder. In die Räder wäre auch nicht schön. Aber geil. Patz. Und die haben das gemacht, die hatten nervöse Fahrer. Die haben das sogar angekündigt, dass sie wegfahren und so, ne? Und da ist dann auch ein Unfall passiert. Also du könntest tatsächlich nicht aus Versehen wegrollen oder sowas, sondern mit Absicht wegfahren, so wie es in Dänemark halt passiert ist. Und seitdem haben die das Rampensystem nämlich auch. So, das, also, weiß ich nicht, es gibt wirklich nervöse Fahrer, aber ich weiß nicht, ob einer so nervös ist, einfach von der Rampe wegzufahren, ich weiß nicht. Guck mal, das Ding ist, Amazon ist jetzt kein Konzern, der jetzt am Hungertuch nagt. Und dieser Konzern kann mir doch nicht erzählen, dass sie nicht in der Lage sind zu investieren in so eine Rampensicherungsmaßnahme. Weißt du, und da fängt es halt an. Das ist ein Multimilliardenkonzern, der so viel Umsatz macht. Ja. Und diese Scheiße können sie da nicht dran bauen? Ja. Also, ich würde da einfach zu denen sagen, wisst ihr was, da ist doch euer Prime-Angebot, was ihr macht. Und ihr garantiert doch, dass das so Prime da ist. Dann fahre ich wieder, dann lege ich mich da vorne hin und schlafe. Ja, solange bis ihr eine Maßnahme. Ihr kriegt meinen Scheißschlüssel nicht. Ja, ja. Ich sag ja, ich habe mich nachher auch beschwert. Ich sage, ich fahre da nicht nochmal hin. Ich sage, das war's, da bin ich durch. Weil das ist nicht, da wisst ihr, da war nicht mal ein Scheißhaus. Also, das kommt ja auch noch dazu. Aber das ist schlimm. Aber gut, das anscheinend gibt es genug Fahrer, die das noch mitmachen und da ist das Problem. Weißt du, was ich meine? So, und solange das funktioniert, mit den meisten Fahrern wird auch nichts passieren. Ich weiß ja auch, wie das ist. Guck mal, ich war mal da habe ich den schwarzen Magnum noch gehabt. Nee, gar nicht. Das war bei der Spedition Böhm in Hannover habe ich mal gearbeitet. Da bin ich wohin gekommen und bei Böhm war das auch ähnlich, dass sie auch viel für die Fahrer schützen wollten etc. Und da haben die gesagt, hey, ich hatte da zwar einen Staplerschein, aber ich hatte den Staplerschein nicht mit oder beziehungsweise nicht mehr aktuell. Und da haben die gesagt, du fährst mit keinem Langläufer etc., weil du mit Langläufer musst du auf Flurförderfahrzeuge Schein haben. Mhm, genau. So. Genau. Und da habe ich gedacht, weißt du, und da, so scheißt du dich wieder selber an, da habe ich gedacht, okay, cool, Spedition steht hinter mir. Ich fahre zu dieser Bude hin, Toilettenpapier. Fahre hin, fahre rückwärts dran, gehe rein zu dem Lagerpersonal und sage, hier Papiere, dies, das, habe ich die Klemmbretter hinten weggemacht und dann sagt er, yo, stellst du mir alle in eine Reihe mit so und so viel Abstand, ne, hintereinander weg, so wie das jetzt so kommt. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist eure Aufgabe, ich warte vor, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja? Okay. Dann hat er gesagt, was ist unsere Aufgabe, du lädst das jetzt ab? Ich sage, nein, ich sage, so ein Flurförderfahrzeug darf ich gar nicht bewegen, brauche ich einen Schein für. Sagt er, Moment, haben wir gleich, fährt diesen Schnellläufer weg und bringt mir einen Hubwagen. Oh, wow. Ja, nice. Und dann sag, das kläre ich jetzt. Und dann bin ich nach vorne hin. Und dann kam der, während ich mit der Dispo telefonierte, kam der, hat meine Tür aufgerissen, hat mich angeschrien, wirklich. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lädst das jetzt ab, oder die Annahme wird verweigert, du fährst hier weg und deine Spedition war das letzte Mal hier auf dem Hof. Ja. Und dann hat der Suspension zu mir gesagt, Kai, sei so gut und lad's ab. So. Und das ist die Realität. Ja, ja. Ja, das ist die Realität. Das ist nicht so wie, leider wird es bei den Asphalt-Cowboys und bei den Trucker-Babes immer rausgeschnitten. Ja, aber so ist die Realität. Ja. Aber da können auch die meisten, die da dabei sind, wir können gerne in der nächsten Folge gerne mal über die, ich habe ja so ein kleines bisschen, bin ich ja da in der Materie drin, die können nicht immer was dafür. Ja, die wollen das auch zeigen. Tinker zum Beispiel, Freundin von mir, hat das sehr oft angesprochen und sehr oft thematisiert. Und das ist einer der Gründe, warum sie aus der Serie weg ist, dass die das immer rausgeschnitten haben. Mhm. Ja, also immer, wenn sie das mal zeigen wollte, haben die es rausgeschnitten, gab nicht genug Action. Ja, aber wenn dann Sabrina mit einem Bikini durchs Bild gewackelt ist, gab es einen Schnitt und dann kam die PS-Tussi ins Bild. So was nicht, Mann. Und, ja, der Sex zählt, ist so. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, aber was willst du machen? Wenn ich so gut aussehen würde wie Ivana aus Polen, mit der ich zusammengearbeitet habe, hätte ich auch schon 300.000 Abonnenten. Ja, siehst du nicht so gut aus, Mensch? Was? Ich arbeite an meiner Oberweite. Irgendwann komme ich dahin. Ja, sehr gut. Nein. Nein, aber es ist ja wirklich, es ist ja so. Ne? Aber gut, wir können für die zweite Folge, wie machen wir das denn jetzt, dass die Leute, wenn die erste Folge, jetzt haben wir ja querbeet, wie machen wir das jetzt, dass die Leute uns Themen vorschlagen können, Ja, ich habe da eine Idee. Pass auf, bei Spotify findet ihr uns ja unter Helden der Straße. Und ich denke, wir sollten bei Instagram Social Media Kanal machen, der genauso heißt. Also Helden der Straße. Ja, da werden dann die Podcasts verlinkt in Zukunft. Und also den gibt's jetzt noch nicht. Ihr braucht jetzt noch nicht suchen. Und ihr im Livestream, ihr braucht jetzt nicht suchen. Ihr bei Spotify, ihr müsst jetzt suchen. Ihr bei Spotify müsst jetzt suchen, genau. Und dann würde ich sagen, da könnt ihr auch gerne eure Themenvorschläge reinhauen. Ich im Discord habe auch noch eine extra Podcast-Sparte, wo Danke für alle Themen, Subscriber und Follower. Vielen herzlichen Dank. Wo alle Themen angesprochen werden können, ne, oder vorgeschlagen werden können. Die meisten meiner Mädels, die wissen das schon. Und da steht auch schon was, tatsächlich. Und dann würde ich sagen, geht das weiter, vorwärts. Ne? Okay, dann machen wir das jetzt so zum... Es gibt immer eine Folge auf dem Montag, ne? War das? Oder auf dem Sonntag? Wie war das jetzt? Wie haben wir uns geeinigt? Montags morgens. Oder beziehungsweise wir können sie auch sonntags abends hochladen. Dann haben die Leute das montags morgens, wenn sie zur Arbeit fahren. So. Genau. Und wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann schaut bei Facebook, wenn ihr bei Facebook aktiv seid, oder bei Instagram. Da machen wir dann immer ein Cover von Folge 2 hoch etc. Dann können Sie dort drunter kommentieren und bei Facebook natürlich auch. Damit wir dann für die nächste Folge, Folge 2, die Kommentare lesen können und dann halt entweder was korrigieren, was richtig stellen etc. Ich glaube, das wäre das Beste, was wir machen können, so, ne? Genau, richtig. Genau, so würde ich das machen, tatsächlich. Facebook bin ich jetzt nicht so aktiv, bin ich ganz ehrlich. Eigentlich gar nicht mehr. So, und bei Instagram ist halt... Ach so, warum denn nicht? Ich habe diese Aluhutträger einfach satt, Alter. Das ist, ich weiß nicht. Ich kann, also, es tut mir leid. Du weißt bestimmt, was ich meine. So. Und das ist der Grund, warum ich mich von Facebook so ein bisschen distanziert habe. So ein bisschen mehr. So, ich finde auch Instagram tatsächlich entspannter. So. Tatsächlich ist Instagram die Community nicht so viel mit Hass bepackt wie bei Facebook, komischerweise. Genau. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich so. Und in der nächsten Folge verspreche ich euch auch, dass dieser Alert aufhört. Den Alert habe ich aber nicht. Ne? Ich nehme ja auf. So. Ach, du hast den nicht? Nein. Das sagtest du, da brauche ich mich ja nicht mehr entschuldigen. Gut. Nein, alles gut. Weil es ist zum Mäusemaken. Ich mache ihn weg, er ist wieder da. Ich mache ihn weg, er ist wieder da. Ja, genau. Ich habe den nicht mal eingebunden in die Szene. Gar nicht, überhaupt. Überhaupt nicht. Und trotzdem kommt der Alert. Ich denke, Alter, was ist das denn? Ja, ist unfassbar. Er ist unfassbar. Ja, so ist das. Ja, jetzt haben wir trotzdem, ich, nur ein Thema behandelt. Ne? Ist ja nicht schlimm. Aber nee, wieso ein Thema? Ich habe, ich war ja vorbereitet mit drei. Ich habe Spritpreise angesprochen, mein lieber Freund. Ach so, okay. Ukrainer Fahrermangel. Ja. Und TikTok-Fail-LKW-Videos habe ich mir ja aufgeschrieben. Ja. Ja, die TikTok-Videos, Alter. So. Uff. Da wären wir wieder kurz bei dem Thema so streamen während der Fahrt, ne? Diese TikTok-Streamer, die sind wirklich gefährlich, Alter. Jetzt ehrlich. Also, in der Folge 1 von 1 und nicht hier in der Folge habe ich ja da ganz am Anfang gesagt, dass wir beide über diese Problematik gesprochen haben, weil ich ja einer derjenigen war, der dieses Thema mal kritisiert hat. Mhm. Und du ja einer bist, der während der Fahrt streamt. Genau. So, aber ich hab dir ja auch offen meine Meinung dazu gesagt und du bist ein erwachsener Meinung. Jeder muss machen, was er zu machen hat, das nur mal vorweggreifen. Aber trotzdem können wir ja ein Projekt nebenbei starten. Das hat ja damit nichts zu tun. So, ja. Ne? So, und ich wollte das nur. Man muss es. Ja, erzähl. Man muss es ja mal sagen, weil dann steht jetzt bei Facebook drin, ja, Kai, du hast bei TikTok entsprechende Leute kritisiert, aber mit dem Druckverlust streamst du jetzt zusammen, obwohl der auch während der Fahrt streamt. Das eine hat ja mit dem anderen zu tun, wir haben uns darüber unterhalten und das ist ja seine Sache. Ja. Und vergleich das mal, pass auf, ich halte das mal, das ist mein Tablet, ich nehme ja mein Equipment immer mit raus, ne? Für die Leute, die das noch nicht wussten, aus dem LKW, ich lasse das da nicht drin, ich baue das jeden Tag ab. Und das ist das Tablet, wo ich den Chat ablese. Siehst du mal, wie groß diese Schrift ist? Kannst du ja, das? Ja. Das ist schon, und jetzt vergleich das mal mit einem TikTok-Chat vom Handy, Alter. Das ist das, also das kannst du vergessen. Ne? So, aber muss jeder selber wissen. Das, Ich wollte ja in dem Video nur, also ich fand das ja total lustig, wie die Herrschaften, die ich da genannt habe, reagiert haben. Ja. Also ich müsste jetzt mittlerweile schon 20 Anzeigen haben, weil der eine hat dann seine Frau und dann sein Kumpel und bla bla und alle schreiben mir per E-Mail, ich muss es sofort rausnehmen, rechtlich und bla bla bla, sonst Anzeige hier und Gefängnis da. Und ich warte bis heute noch auf diese Anzeigen. Weil, und das habe ich dir gesagt, das, was die kritisiert haben, ist ja noch geiler. Die haben kritisiert, dass ich ja den TikTok-Namen unten reingeschrieben habe, also den Quellverweis. Ne? Ja. Also die Quelle. Mhm. Ich gebe die Quelle an. Und wenn die ihren verkackten TikTok-Account mit ihrem bürgerlichen Namen nennen, ist es doch nicht mein Problem. Nee. Ne? Genau. So. Und du musst es ja auch machen. Ne? Wenn du die Quellenangabe nicht machst, dann wirst du gestrikt oder sonst irgendwas. Und ach, hör auf. Das, also wie du es machst, ist es eigentlich immer verkehrt. Abgesehen davon, in den TikTok-Richtlinien sprichst du alles ab. Copyright, darfst du nicht mal vor Gericht vorgehen. Das steht alles in diesen TikTok-Richtlinien. Die sollten sich ihre chinesische App mal ein bisschen mehr in den Schriftsätzen dazu zugute führen, bevor sie mir auf den Keks gehen. Weil manche sind so doof, wie sie lang sind. Die sind so lang, die könnten den Mond kniend am Arsch lecken. Glaub mir das. So lang sind die. Weil die gehen mir dann auf den Keks mit ihrem juristischen Dings, dass die mir dann erklären wollen, wie es rechtlich und bla und hier und rechtlich. Da fällt mir ein Ei aus der Hose manchmal. Wir müssen auch eine Routine, die Leute müssen uns helfen. Wir müssen auch jedes Mal vor Beginn einer Folge eine Routine haben. Entweder was wir Tag gemacht haben oder irgendein berühmtes Zitat. Ich würde ja immer gerne so ein berühmtes Zitat nennen oder so. Ein berühmtes Zitat? Wir müssen so ein berühmtes Zitat. Okay. So wie das, weiß ich nicht, wie Franz von Assini zum Beispiel, Bruder, jetzt kriege ich dieses geile Zitat nicht hin. Warte, ich gucke jetzt nicht auf den Chat. Dass der Hund mir das Liebste ist, sagst du, Mensch sei Sünde, der Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Sowas zum Beispiel. Oha, das ist ein wundervolles. Ich bin LKW-Fahrer, das sind viel zu viele Worte hintereinander. Mein Gott. Soll ich es ja nochmal wiederholen? Das bedeutet nichts anderes, dass der Hund immer einem treu ist und der Mensch nicht mal im Winde. So, das ist ein tolles Zitat. Ja, ja. Ja. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Irgendwann haben wir die Routine, dann machen wir das easy. Wir brauchen ja auch einen Jingle. Wir brauchen ja ein Intro-Ding. Das muss einer für uns machen, irgendjemand. Ja, ich kenne da so den einen oder anderen Musiker, Hobby-Musiker, nicht Profi, Hobby. Ja, irgendwie darf nicht zu lang sein, aber so ein kurzes so bla bla bla. Ja, so eine, genau. Wieder. Ja. Genau, wir sind jetzt bei Folge 1, 2 von 1. Zweite Mal die Folge 1. Die verlorene, wir sind auf der Suche nach der ersten richtigen Folge. Ja. Die verlorene Folge. Genau. Ich werde jetzt kurz Hundefutter kaufen fahren und dann auch mich aufs Sofa legen. Und es kommt jetzt gleich auf meinen YouTube-Kanal ein Vlog, meine Freunde. Ich habe einen Trailer bei Schmitz Cargo Bull abgeholt, einen neuen. Gott sei Dank, bei Schmitz. Ja. Ich habe da so meine Erfahrungen mit anderen Herstellern so. Kögel, Alter, was haben die für einen Scheiß gebaut? Ist egal, können wir beim nächsten... Schreibt dir das gleich auf für Folge 2. Ja, genau. Schreibt dir das gleich auf für Folge 2. So machen man wir darf das. Übrigens... Man darf übrigens Namen nennen, solange du bei der Wahrheit bleibst, ne? Ja, also, ja, man sollte sagen, ich habe das auch videografisch festgehalten, auch was die da gemacht haben. Das ist echt nicht schön. Also für uns Fahrer jetzt. Ja, dann erzähl mir das in der Folge 2. Das machen wir so, das machen wir so. Nächste Woche Samstag hier. Nächste Woche Samstag hier wieder circa 15 Uhr. Ich sag lieber circa, nach haut wieder irgendwas nicht hin, Alter. Das ist... Danke, dass ihr dabei wart und auch hier live im Stream. Und ja, wir sehen uns in Folge 2. Lasst bei Spotify auf jeden Fall ein Folgen da. Und bei allen Kanälen, damit hier informiert wird, wann eine neue Folge hochgeladen wird. Genau. Ich bin raus, euer Kai. Super. Danke, Kai. Und mach's gut. Lass den Hund heile. Ach nee, du wolltest Hundefutter holen, nicht mit dem Hund raus. Ne? Nur Futter. Nur Futter, Ich wollte nicht den Hund zum Futter verarbeiten. Also, nee, der ist nicht gut, nicht gut. Nee. Machen wir nicht. Nee. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Alles klar. Auch an euch danke, dass ihr zugehört habt. Und jetzt, wir streamen gleich weiter. Wir streamen gleich weiter. Ich will mich genau, mal ihr streamt weiter. Ich streame Sonntag 19 Uhr wieder das Chatting und genau. Genau, so machen wir das. Ne? Kai, hau rein und Dankeschön. Ne? Gerne. Ciao. Spaß euch. Ciao.